Wir singen von Jesus, sein ist Gewalt und Macht. Er hat auf Golgatha das Heil der Welt vollbracht. Der große Gott ist er und aller Herren Herr. Wir singen von Jesus mehr und mehr. Wir singen von Jesus, er ist das Lebensbrot. Stillt Hunger in der Welt, tröstet dich in der Not. Er trägt die Herrschaftskron, regiert vom Himmelsthron, reicht Lebenswasser dir zum Lohn. Wir singen von Jesus, er ist der Friedefürst, heilt dich von Sorgenlast, wenn du sein Bruder bist. Weiß ist sein Festgewand, blutig die wunde Hand, sie führt dich heim ins heilige Land. Wir singen von Jesus, er ist der starke Fels, er ist das Sündenlamm, geschlachtet für die Welt. Er ist der Bräutigam, zünd ihm die Lichter an, damit die Welt ihn sehen kann. Wir wandeln mit Jesus, ja, das ist herrlich schön. Bald werden wir verklärt, sein Antlitz strahlend sehen. Wir werden sein wie er, so sagt sein heilig Wort. Wir wandeln mit Jesus fort und fort.